Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 16 bis 17. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist, und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Gott segne dieses Wort. Gottes Wort inspiriert. In diesem Bibeltext hier aus dem 2. Timotheusbrief hier lernen wir mehr über die Bibel und dass die Bibel Gottes Wort ist und durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Das heißt, dass alle Menschen zu der Zeit im Alten Testament und im Neuen Testament der Heilige Geist den Menschen ins Herz gesprochen hat und dann die Menschen das eben niedergeschrieben haben, was der Heilige Geist eben ins Herz gesprochen hat. Und Gottes Wort ist eben dazu da, uns zu helfen. Und wir tun gut daran. Diesen Bibelvers hier, markiert den mal. Ja, das ist also ganz wichtiger, dass eben alles Gottes Wort, die ganze Bibel, von Gott inspiriert ist und uns hilft, uns zu reinigen von Sünde und vom Bösen, dass wir uns abwenden vom Bösen. Jesus Christus ist das Wort und hat uns sein Wort gegeben. Und die ganze Bibel von Anfang bis Ende, vom ersten Buch Mose bis zur Offenbarung, ist eben Gottes Wort. Und wir tun gut daran, uns daran zu erinnern, dass Gott uns eben hilft und uns ins Herz spricht, ja, durch sein Wort. Es ist ein lebendiges Wort und das wird uns hier klar, im Timotheusbrief. Und ja, geht nochmal rein in den 2. Petrusbrief, ja, den 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16, und schaut eben auch, da ist die Warnung da, dass sich manchmal eben auch Leute abwenden von der Bibel oder eben auch versuchen, die Bibel zu verändern, besonders die Paulusbriefe, und das irgendwie, ja, modern machen wollen oder was auch immer, was sie sagen, aber leider verzehren sie Gottes Wort und verneinen dadurch nicht nur, dass Gottes Wort inspiriert ist, aber verneinen leider eben auch Jesus Christus als Gott im Fleische. Und lasst euch da nicht in die Irre führen. Ja, und besonders die Paulusbriefe, wie Petrus uns schreibt, sind oder oftmals angegriffen worden von Leuten, auch was sich Theologie nennt zum Beispiel, und also das Gotteswort nicht anerkannt wird als inspiriert. Ja? Also nehmt euch das zu Herzen und zur Kenntnis. 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 15 bis 16. Und ja, dieses oder eine ist vielleicht nicht so einfach zu verstehen, das stimmt in der Bibel, im Alten oder Neuen Testament. Die Bibel ist einfach zu komplex. Wir haben Gottes Herz und Verstand und Geist und vor allem sein Herz uns zugewandt. Wir können erwarten, dass die Bibel eben doch komplex ist. Aber das soll uns Mut machen. Und geht auch nochmal rein ins Alte Testament. Psalm 119, Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Und schaut mal da, was da geschrieben steht über Gottes Wort. Das macht uns Mut. Ja, wenn wir nicht den rechten Weg wissen oder wenn wir von Dunkelheit umgeben sind. Psalm 119, Vers 105. Lieber Jesus, wir danken dir für dein Wort, dass du durch den Heiligen Geist den Menschen ins Herz gesprochen hast und sie niedergeschrieben haben, was du ihnen gegeben hast und dich offenbart hast in der Bibel, und jedes Wort in der Bibel ist wahr. Und wir sind dankbar dafür. Das ist unser Kompass, unser Anker, unser Wegweiser. Du bist das Wort, lieber Jesus, und du hast uns dein Wort gegeben. Was für ein Geschenk. Wir sind so dankbar dafür. Und vor allem, was du für uns am Kreuz getan hast. Das, was wir niemals selber tun können.